Am 27. April veröffentlichte der Zentralvorstand des Kim Il-sungs, des Kim-Jong-listischen Jugendverbandes, den Beschluss, den 8. Kongress der Kinderorganisation Koreas einzuberufen. Nach dem Beschluss wird der Kongress Anfang Juni zu C106 2017 in Pyongyang eröffnet.